eine hat mehr Glück als Verstand und den anderen jagt das Pech. Der eine stirbt durch des anderen Hand, der andere denkt, das ist sein Recht. Einer hat Scheiße an der Backe wie andere nie und geht weiter tapfer durchs Leben. Den anderen ist das egal, er wird dir nichts für den einen geben. Stehen nur für Worte. We'll work for it. Es ist Situation in diesem tollen Land. Da sitzen Täter auf der Straße und dürfen niemand mehr erkannt. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles nur drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles nur drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht. Wow, wow. Wow, wow, wow. Hat er keine Arbeit oder hat er keine Frau? Ist er schon wieder voll oder saß er mal im Bau? Hat er gedient oder nahm er selbst Drogen? Das ist auch scheißegal, er hat sowieso verloren. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles so drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles nur drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht. Wow, wow. Einfach freigelassen, vor die Tür gesetzt. Digga, jahrelang arbeiten und erfüllen es seinen Zweck. Sowas kann doch nicht wahr sein. So stinkt doch bis zum Himmel. Diese Ungerechtigkeit, da geht es nur noch um Gewinner. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles nur drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht. Beschiss ist deines Leben, wo sich alles nur drum dreht. Wie man mit den Menschen skrupellos umgeht.